Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Daniel was all anxious this morning to record. Daniel war heute Morgen beim Aufzeichnen ganz aufgeregt. He loves to serve you people all over the world. Er liebt es, euch Menschen auf der ganzen Welt zu dienen. Okay, so let's talk a little bit more about the inheritance. Dann lasst uns ein bisschen mehr über das Erbe sprechen. Now, here the Apostle Peter is talking about the inheritance in heaven. We understand that. Der Apostel Petrus spricht hier über das Erbe im Himmel. Das verstehen wir. But you know, there is an inheritance that starts now. Aber es gibt auch ein Erbe, das jetzt beginnt. We have a certain right as a child of God. Als Kind Gottes haben wir ein bestimmtes Recht. The writer to the Hebrews tells us, der Schreiber des Hebräerbriefs sagt uns, that God has made Jesus the heir of everything. Dass Gott Jesus zum Erben von allem gemacht hat. And then Romans 8, Paul tells us that if we are sons, we are joint heirs of Jesus Christ. Paulus sagt uns in Römer 8, dass wir, wenn wir Söhne sind, Miterben von Jesus Christus sind. So, we are joint heirs of everything. Wir sind also Miterben von allem. Everything belongs to my father and I'm an heir. Alles gehört meinem Vater und ich bin ein Erbe. We need to stop living like beggars when in truth we are heirs of a kingdom. Wir müssen aufhören, wie Bettler zu leben, wenn wir in Wahrheit Erben des Reiches Gottes sind. But here Peter is not trying to put our focus on an inheritance that we can already claim now. Aber hier versucht Petrus nicht, unsere Aufmerksamkeit auf ein Erbe zu lenken, das wir bereits jetzt beanspruchen können. But he's putting our focus on inheritance that is in heaven. Sondern er lenkt unser Augenmerk auf das Erbe, das im Himmel ist. Look, he says, we are reborn into a perfect inheritance. Er sagt in Vers 4, wir sind wiedergeboren zu einem vollkommenen Erbe, that can never perish. Das niemals vergehen kann. I really like that. Das gefällt mir sehr. You know, here on earth, whatever you can inherit can perish. Hier auf der Erde kann alles, was du erben kannst, vergehen. You know, some people try to use their faith to have a car that never breaks down. Manche Leute versuchen, ihren Glauben zu benutzen, um ein Auto zu haben, das nie kaputt geht. You know, and whatever, that's a faith they can live by it. Nun, das ist ihr Glaube, nach dem sie leben können. I've just never seen it work. Ich habe nur noch nie gesehen, dass es funktioniert. Eventually, the car is part of the corruption that is part of this world. Letztendlich ist das Auto Teil der Korruption, die in dieser Welt herrscht. You know, I recently said to somebody. Ich habe kürzlich zu jemandem gesagt. Somebody who was very, very close to me. Zu jemandem, der mir sehr nahe steht. They were so upset that their car was broken. Er war so verärgert, weil das Auto kaputt war. And this person is trying to use all their faith and claiming and declaring and commanding. Und diese Person versuchte, ihren ganzen Glauben einzusetzen und zu fordern und zu deklarieren und zu befehlen. And in the end, being all upset, took the car to the car shop. Um letztendlich ganz aufgebracht das Auto in die Werkstatt zu bringen. And then, you know, this person talked to me about it. Dann sprach diese Person mit mir darüber. I said, do you know what you actually tried to do was very selfish. Ich sagte, was du da versucht hast, war im Grunde sehr egoistisch. Because the guy who fixes your car, he's married, he's got children, they need to be fed too. Denn der Mann, der dein Auto repariert, ist verheiratet und hat Kinder, die auch ernährt werden müssen. So be thankful that your car broke down. Sei dankbar, dass dein Auto kaputt gegangen ist. Now you can help feed the children of another man. Denn jetzt kannst du helfen, die Kinder eines anderen Mannes zu ernähren. Isn't that wonderful? Ist das nicht wunderbar? But you know, whenever things break here, like we live in this big house. Hier geht immer wieder etwas kaputt. Wir wohnen hier in diesem großen Haus. In the big house, a lot of people living together and everybody using the same thing, things break. Viele Leute leben hier zusammen und benutzen die gleichen Dinge, da gehen die Dinge kaputt. You know, and just the other week, Debbie said to me. Erst neulich hat Debbie zu mir gesagt. I'm actually really looking forward just you and me living in a house. Ich freue mich wirklich darauf, wenn wir beide alleine in einem Haus leben. She said that when she took out another kitchen appliance and that was broken. Sie sagte das, als sie ein Küchengerät herausnahm und dieses kaputt war. And she said, People use things, break them and then they put them back and not telling us that they're broken. Sie sagte, die Leute benutzen Dinge, machen sie kaputt und dann stellen sie sie wieder zurück und sagen uns nicht, dass sie kaputt sind. And then I'm in the middle of cooking, I need it and this thing is broken. Now I'm going to finish cooking. Mitten beim Kochen brauche ich es und dieses Ding ist dann kaputt. Wie soll ich dann fertig kochen? So I told her, oh, I'm sorry, baby, it's okay. Ich habe ihr gesagt, oh, es tut mir leid, Schatz, ist schon okay. But I tried to explain to the people who live with us. Ich versuchte den Menschen, die bei uns wohnen, zu erklären. Guys, things break. Leute, Dinge gehen kaputt. You don't have to feel bad about that. Ihr müsst euch deswegen nicht schlecht fühlen. You don't have to hide that. Ihr müsst das nicht verstecken. You don't have to feel guilty. Ihr müsst euch nicht schuldig fühlen. Nothing on this earth has been produced to exist and endure forever. Nichts auf dieser Erde wurde geschaffen, um ewig zu existieren und für immer standzuhalten. We have an inheritance that will never perish, but stuff here on earth perishes. Wir haben ein Erbe, das niemals vergehen wird, aber die Dinge hier auf der Erde vergehen. So chill. Also entspannt euch. If it perishes, we replace it. Wenn es kaputt geht, ersetzen wir es. But isn't it beautiful that the inheritance is waiting for in heaven? Look what it says, never perishes, never will be defiled and it never diminishes. Aber ist es nicht wunderschön, dass das Erbe im Himmel, das auf dich wartet, schau, was hier steht, vergeht nie, wird nie entehrt und es nimmt nie ab. So look. Schau. You have a house in heaven that's never gonna break. Du hast ein Haus im Himmel, das nie kaputt gehen wird. Your eternal inheritance will be so perfect that it is not subject to defilement. Dein ewiges Erbe wird so perfekt sein, dass es nicht beschädigt, verdorben werden kann. It will never diminish. Es wird niemals weniger. And look what Peter says. It is promised and preserved forever in the heavenly realm for you. Schau, was Petrus sagt. Es ist verheißen und für immer im himmlischen Reich für euch aufbewahrt. You see, I don't get frustrated when things break. Ich bin nicht frustriert, wenn etwas kaputt geht. It's part of this world. Das ist Teil dieser Welt. But also, I keep reminding myself, Reinhard, don't put your focus on earthly stuff. Live for eternal stuff. Und ich erinnere mich auch immer wieder daran, Reinhard, konzentriere dich nicht auf die irdischen Dinge. Lebe für die ewigen Dinge. Because there, at that incredible place. Denn dort, an diesem genialen Ort. Nobody will ever have to fix anything ever more. Wird niemand mehr jemals etwas reparieren müssen. We will live forever in an eternal inheritance that is so perfect that it can't get more perfect. Wir werden für immer in einem ewigen Erbe leben, das so perfekt ist, dass es nicht noch perfekter werden kann. So, live in peace when things break on earth, but keep reminding yourself, one day you have this eternal inheritance for you. Lebe im Frieden, wenn auf der Erde etwas kaputt geht, aber erinnere dich immer wieder daran, eines Tages hast du dieses ewige Erbe für dich. Yay, life is great. Juhu, das Leben ist großartig. Already now, and it'll be even greater then. Jetzt schon, und dann wird es noch großartiger sein. See you soon. Wir sehen uns bald wieder.